Good morning. Guten Morgen. Well, Jesus gave this bunch of people a whole lot of good advice, didn't he? Jesus gab diesen Leuten eine ganze Menge gute Ratschläge, nicht wahr? Can you imagine if we take this advice to heart and live by it? Life would be pretty good. Kannst du dir vorstellen, wenn wir diese Lektionen zu Herzen nehmen und dementsprechend leben würden? Das Leben wäre ziemlich schön. Look what Jesus says in verse 16. Schau, was Jesus in Johannes 16, Vers 1 sagt. I've told these things to you so that you would not be made to stumble. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Jesus, listen to this word. Jesus, I spoke this to you so that you would not be made stumble. Hört zu, Jesus sprach diese Worte zu ihnen. Ich habe dies zu euch gesagt, damit ihr nicht ins Straucheln gerät. But actually, they did stumble. Aber tatsächlich sind sie gestrauchelt. Here is, it's really funny that Jesus says something so that they won't stumble, but they actually stumble. That means they ignored what he said. Jesus sagt etwas, damit sie nicht straucheln, aber in Wirklichkeit strauchen sie. Was bedeutet, dass sie seine Worte ignoriert haben. We are not much different than the disciples. Wir sind nicht viel anders als die Jünger. Jesus gives us all the keys, gives us all the tools, tells us everything, and then we screw up. Jesus gibt uns alle Schlüssel, alle Werkzeuge, sagt uns alles und dann vermasseln wir es. And he so kindly keeps going with us. Er ist so freundlich, dass er immer mit uns weitergeht. Look how the Passion translates chapter 16 verse 1. Schau, wie Johannes 16 Vers 1 in der Passion Übersetzung steht. I have told you this so that you would not surrender to confusion or doubt. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung oder dem Zweifel hingebt. I really like that. You know why I like that so much? Das mag ich sehr. Weißt du warum? Because right after that whole thing, when Jesus was arrested and crucified, they surrendered to confusion and doubt. Gerade nach diesem ganzen Ding, als Jesus gefangen genommen und gekreuzigt wurde, gaben sie sich der Verwirrung und dem Zweifel hin. There is nobody as good as Jesus and yet as patient as him. Es gibt niemand, der so gut wie Jesus ist und so geduldig ist wie er. I mean, Jesus takes the last moments of his life and says, guys, I'm going to give you every single key that you will do well, and he knows they're going to mess up. Jesus nimmt die letzten Momente seines Lebens und sagt, Leute, ich gebe euch jeden einzelnen Schlüssel, damit ihr es recht machen könnt. Und er weiß, dass sie es vermasseln werden. No wonder he said over and over and over again, how long do I have to be with you? Kein Wunder, sagt er immer und immer und immer wieder, wie lange muss ich noch mit euch sein? Now soon he's out of there, so he'll be okay. Bald ist er da raus und es wird ihm gut gehen. And then the Holy Spirit has to do their job. Und dann muss der Heilige Geist diese Arbeit tun. But look, let's answer this question. Lass uns diese Frage beantworten. Jesus said, I've told you all of this so that you would not surrender to confusion. Jesus sagte, ich habe euch dies gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung oder dem Zweifel hingebt. So we have to ask this question. Wir müssen diese Frage stellen. When he said, I've told you all of that, what did he mean? Wenn er sagte, ich habe euch dies gesagt, was meinte er damit? You have to look at the immediate context. Du musst den unmittelbaren Kontext anschauen. Do you know what the immediate context is? Weißt du, was der unmittelbare Kontext ist? Guys, you're going to be in real big trouble. Leute, ihr werdet in wirklich großen Schwierigkeiten sein. Jesus told him nothing but bad stuff that's about to happen. And then he says, hey, I'm going to tell you all the bad stuff so that you won't be confused and doubting. Jesus erzählte ihnen nichts als schlechte Dinge, die passieren werden. Und dann sagt er, ich erzähle euch diese schlechten Dinge, damit ihr nicht durcheinander sein werdet und nicht zweifeln werdet. You know, sometimes you really wonder why Jesus did these things the way he did them. Manchmal fragt man sich wirklich, warum Jesus diese Dinge so tat, wie er sie tat. He had a very important reason. Er hatte einen sehr wichtigen Grund. So think. Also überlege. I'm about to go and never come back. Ich bin kurz davor wegzugehen und werde nicht zurückkommen. So I'm going to call Matthäus, Vinicius, I'm going to call Daniel, I'm going to call Debbie, I'm going to call Clayton. So rufe ich Matthäus, Vinicius, Daniel, Debbie, Clayton zusammen. And the others of my team who have a leading position. Und die anderen aus meinem Team, die eine Führungsposition haben. And I tell them, guys, I need to talk to you before I go. Und sage ihnen, Leute, bevor ich gehe, muss ich mit euch sprechen. Everybody's going to hate you. Jeder wird euch hassen. They're gonna make life impossible for you. Sie werden euch das Leben unmöglich machen. They're gonna throw you out of your houses. Sie werden euch aus euren Häusern werfen. They're gonna make everything impossible against you that you can only imagine. Sie werden alles Unmögliche gegen euch tun, das ihr euch hier vorstellen könnt. And I'm out of here. Und ich bin hier weg. And I told you all of that so that you won't surrender to confusion and doubt. Und ich sage euch das alles, damit ihr euch nicht dem Zweifel und dem Durcheinander hingeben werdet. Well, Reinhard, we were fine, but now we're really confused. Reinhard, uns ging es gut. Jetzt sind wir wirklich verwirrt. Look in verse 18. You know, Jesus said, just remember, when the unbelieving world hates you, they've hated me first. Schau, in Johannes 15, Vers 18. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. You know, he said, guys, they're gonna hate you. So whatever they do, just remember, that's part of being my disciple. Jesus sagte ihnen, Leute, sie werden euch hassen. Wann auch immer sie es tun, das gehört dazu, wenn ihr meine Jünger seid. He says, remember, you know, you, the students, are not higher than me, the master. Er sagte, erinnert euch daran, ihr, die Studenten, seid nicht größer als der Meister. Verse 20 tells them, listen, if they persecute me, they will persecute you. Johannes 15, Vers 20, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. You know, he literally promises in persecution and then he says, by the way, I told you that so they won't be confused and doubting. Wortwörtlich verspricht er ihnen Verfolgung und dann sagt er, ich habe euch dies übrigens gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung oder dem Zweifel hingebt. You know, and Jesus literally is telling them about all the problems that they are about to face. Jesus spricht buchstäblich mit ihnen über alle Schwierigkeiten, die auf sie zukommen werden. And then, you know, he tells them that it's very important that you understand that this is part of being connected with me. Dann sagt er ihnen, es ist wichtig, dass ihr das versteht, denn es gehört dazu, wenn ihr mit mir verbunden seid. Once again in this whole passage we see that Jesus in detail had a purpose of telling them these words and they ignored them. Einmal mehr sehen wir in diesem ganzen Text, dass Jesus im Einzelnen die Absicht hatte, ihnen diese Worte zu sagen und sie ignorierten sie. Look, he literally says the time will come that whoever kills you will think he offers his service to God. Er sagte ihnen wortwörtlich in Johannes Kapitel 16 Vers 2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Look, I'm gonna have a really, really, really cool thing to say to you right here. Schau, jetzt sage ich dir gerade hier etwas ganz, ganz Tolles. Jesus told them all of these things and he told them the reason why he spoke these things. Jesus sagte ihnen all diese Dinge und er sagte ihnen auch der Grund, warum er diese Dinge getan hat. These things I say to you that you should not be stumbled or don't give in to doubt and confusion. Ich habe euch dies gesagt, damit ihr euch nicht der Verwirrung oder dem Zweifel hingebt. Look what he says in verse 6. Schau, was er in Vers 6 sagt. This is maybe a minute later because it's all in the same context. Dies ist vielleicht eine Minute später, denn alles ist ein ganzer Zusammenhang. But because I've said these things to you, sorrow has filled your heart. Weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. How can Jesus be so good and so patient? Wie kann Jesus so gut und so geduldig sein? Daniel, I'm telling you this so that you won't be troubled. But because I told you, now you're troubled. But I told you, so you won't be troubled. Daniel, ich sage dir das, damit du nicht beunruhigt sein wirst. Aber weil ich dir gesagt habe, bist du nun beunruhigt. Aber ich habe dir gesagt, dass du nicht beunruhigt sein sollst. It's like, what's the point of even talking to these bunch of people? So wie, was bringt es überhaupt, mit diesen Leuten zu reden? And yet, remember how the whole thing started? Und doch, erinnerst du dich daran, wie die ganze Sache angefangen hat? Jesus tenderly loves them until the very end. Jesus liebte sie liebevoll bis ganz zum Schluss. Listen, no matter how confused you are, no matter how doubting you are, no matter how you're upset, Jesus will love you till the very end. Egal wie verwirrt du bist, egal wie sehr du zweifelst, egal wie sehr du dich aufregst, Jesus wird dich bis zum Ende lieben. Tomorrow we are going to continue. Morgen werde ich weitermachen.